Hörverständnisübung Nummer 9. Ein zu enges Sommerkleid. Frau Schulz möchte sich ein neues Sommerkleid kaufen. In der Mittagspause geht sie mit ihrem Mann in die Stadt zu einem Schaufensterbummel. Ach ja, ich glaube, das Geschäft sieht ganz vertrauenserweckend aus. Und ganz nette Sachen. Ja. Ja, wir gehen mal rein, was? Schauen wir prima, mal nach. Ja. Guten Tag. Ja, wir suchen ein langes Sommerkleid in möglichst dünnem Stoff für mich. Mhm. Ja, das haben wir nicht, lang. So. Aber ganz hübsche kurze, wenn Sie da mal gucken wollen. Kurze wollen wir eigentlich nicht, aber... Ja, wir schauen mal. Mal sehen, da ist also... Da wären zwei lange. Das hätte die doch wissen. Du, lass uns mal... Ja, mal. Hätte sie eigentlich. Lass uns mal schauen, ob es meine Größe ist. Ja, tatsächlich. Das wäre hübsch. Gefällt's dir? Sehr schön. Sagen Sie, könnte ich das Kleid mal anprobieren? Entschuldige bitte mal, aber ich glaube, unsere Mittagspause ist zu kurz. Wir müssen wieder zurück ins Büro. Na, vielleicht heute Abend. Vielleicht nach Büroschluss. Das machen wir. Gut. Also kann ich vielleicht gegen 6 Uhr kommen und würden Sie so lange das Kleid zurückhängen? Ja, das kann ich machen. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, ich hänge es an die Seite. Wir müssen uns aber darauf verlassen können. Doch, das können Sie. Also ich käme dann kurz vor 6. Ja, ist gut. Ja. Vielen Dank. Wiedersehen. Na gut, schön. Wiedersehen. Frau Schulz geht also kurz vor 6 nochmal in die Boutique, um das Kleid anzuprobieren. Aber sie erlebt eine etwas unangenehme Überraschung. Davon erzählt sie zu Hause ihrem Mann, der gerade müde und abgearbeitet vom Büro gekommen ist. Na, da bist du ja. Mhm. Hast du das Kleid bekommen? Hat alles geklappt? Nee. Wieso? Also, nun, pass mal auf. Hör mal zu. Ich kam hin und da war eine andere Verkäuferin da. Ach, Götter. Ja, und dann wollte ich das Kleid haben und da hat die gesagt, es wäre verkauft. Da bin ich natürlich ziemlich wütend. Das habe ich doch geahnt, mit dieser Verkäuferin. Ja, nur hör mal zu. Und da bin ich ziemlich wütend geworden und habe gesagt, ich will die Geschäftsführerin sprechen. Und die hat sich dann sehr entschuldigt. Ja, das und hat aber gesagt, nichts. Ja, nee, aber sie hat. Na, pass auf. Und dann hat sie gesagt, ich sollte doch noch mal für alle Fälle das andere Kleid. Ja, also, weißt du, die kleinere Nummer. Ja, na schön. Ich habe sie also anprobiert so und hat Sache, nicht ganz... Hör doch mal. Und das hat nicht ganz gesessen. Und da hat die Geschäftsführerin selber gesagt, sie könnte es ändern. War es zu klein? Und ja, natürlich war es zu klein. Es war ja die kleinere Nummer. Ja. Und sie kann es ändern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fand es doch so schön. Was mit ändern? Das ist immer so eine Sache. Ja, das wird schon. Nun, hab mal Geduld. Es wird sicher ganz schön. Und ich habe es dann angezahlt und sie haben gesagt, nächste Woche ist es fertig. Ja, hätte ich es nicht sollen. Nein, da hätte ich noch gewartet. Aber dann wäre es auch Aber Änderung wird nicht bezahlt, das sage ich dir. Sie hat sich so Mühe gegeben, die Geschäftsführerin. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich gehe morgen hin und werde mich beschweren. Das geht nicht, man kann sich nicht alles gefallen lassen. Also Änderung zahlen wir nicht.